So, Gratulation zum gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fasong 14 in der DVJK, gaben jüngst die Arbeiterpartei Ungarns, die Kim-Jong-Ismus-Studentengruppe der Jugend im österreichischen Bundesland Oberösterreich, die Juche-Ideologie-Studentengruppe der Jugend der Demokratischen Republik Kongo und die nigerianisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft jeweils eine Erklärung ab. Sie betonten, diesmaliger gelungener Raketentestschuss habe die Richtigkeit des neuen Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte und den Markt der selbstständigen Rüstungsindustrie des sozialistischen Korea demonstriert und es deutlich gezeigt, dass die feindlichen Kräfte durch Drohungen und Erpressungen Korea nicht antasten können. Weiter erwiesen sie der gerechten Sache des koreanischen Volkes absolute Unterstützung und Solidarität.